Herzlich willkommen. Kommt unter die Bäume. Die Bänke laden zum Verweilen ein. Es mag ein wenig verwildert erscheinen hier auf dem Weringhof, aber das täuscht. Ihr seht eine üppige Vegetation, ein von der Sonne gesegnetes Fleckchen Erde. Schon in diesem Herbst sollten hier Sanierungsarbeiten beginnen. Vielleicht sieht hier im nächsten Frühjahr alles schon ganz anders aus. Fast könnte es scheinen, als herrsche hier in diesem kleinen Hof eine tropische Atmosphäre. Oder wenigstens eine italienische. Auch wenn die expressionistischen Wohnhäuser an die italienische Renaissance nur entfernt erinnern. Der Boden bildet ein Labyrinth und gibt damit ein Sinnbild städtischen Lebens selbst. Wer sich hier hinsetzt, kommt für einen Moment zur Ruhe und kann eben dessen gewahr werden. Die Stadt lässt sich nicht kontrollieren. Sie lässt sich nicht bis in den letzten Winkel planen. Immer wieder werden Plätze und Winkel wie dieser entstehen, die alle, die solche Orte zu schätzen wissen, auf andere Gedanken bringen können. Die Gewoba, eine Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, hat 2004 das südliche Reiherstiegviertel untersucht und sieht diesen Platz ganz anders. Sie hält ihn für mangelhaft gestaltet. Sie schlägt vor, die Mannesallee zu einer, wie sie es nennt, Quartiersachse zu machen. Schließlich lässt sich von hier bis zur Kirche schauen. Und in die andere Richtung führt der Durchgang bis zum Währingkanal. Doch hier lädt eine kleine Oase zum Verweilen ein. Fast lässt sich der Verkehr vergessen. Der Platz war nicht immer so vergessen. Am 23. Juni 1972, 7 Tage vor der Eröffnung der 5. Documenta in Kassel, berichtet die Wilhelmsburger Zeitung von etwa 2 Dutzend Schülern, die hier mit Farbrollen und Pinseln am Werk waren. Bunte Ornamente mit schönen Blau-, Orange- und Gelbtönen gaben diesem bisher recht tristen Innenhof ein völlig anderes Aussehen. Eine Befragung der Passanten und der Anwohner durch die Schüler ergab eine ausschließlich positive Resonanz. So einhellig wären die Meinungen heute sicherlich nicht mehr. Über die bessere Gestaltung öffentlicher Plätze wird viel gestritten. Jetzt, im Herbst, leihen die roten, orangen und gelben Blätter dem Platz ihre Farben. Und es mag das Geheimnis dieses Platzes bleiben, wie er bisher den vielen Aufwertungsbemühungen im Reiherstiegviertel entkommen ist. Immerhin wurde der Währingplatz und nicht der Stübenplatz früher als dessen Herz angesehen. Hier trafen sich die Menschen. Und hier trafen sich Liebespaare. Einige Schülerinnen hatten beim Malen die Gelegenheit genutzt und den Namen ihrer Liebsten auf dem Boden verewigt. Allerdings ist heute nur noch ein einziger Buchstabe eines Namens lesbar. Könnt ihr ihn entdecken? Vielleicht hat er sich unter dem Laub versteckt? Es ist der Buchstabe, den ihr für das Lösungswort braucht. Wir wünschen euch viel Glück beim Suchen und Finden. Und wenn ihr den Buchstaben gefunden habt, denkt daran, dass auch noch andere ihn suchen werden. Versteckt ihn wieder.